Sie hatten den erhöhten Tisch am Fenster genommen, den hübschesten Platz. An dem cremefarbenen Vorhang saßen sie einander gegenüber, die Gesichter beglüht vom Schein des rot umhüllten elektrischen Tischlämpchens. Hans Castorp faltete seine frisch gewaschenen Hände und rieb sie behaglich erwartungsvoll aneinander, wie er zu tun pflegte, wenn er sich zu Tische setzte. Vielleicht, weil seine Vorfahren vor der Suppe gebetet hatten. Das Essen war vorzüglich. Hans Castorp aß sehr stark, obgleich sein Appetit sich nicht als so lebhaft erwies, wie er geglaubt hatte. Aber er war gewohnt, viel zu essen, auch wenn er keinen Hunger hatte, und zwar aus Selbstachtung. Joachim tat den Gerichten nicht viel Ehre an. Er hatte die Küche satt, sagte er. Das hätten sie alle hier oben. Und es sei Brauch, auf das Essen zu schimpfen. Denn wenn man hier ewig und drei Tage sitze. Dagegen trank er mit Vergnügen, ja mit einer gewissen Hingebung, von dem Wein. »Die Zeit muss euch eigentlich schnell hier vergehen«, meinte Hans Castorp. »Schnell und langsam, wie du willst«, antwortete Joachim. »Sie vergeht überhaupt nicht, will ich dir sagen. Es ist gar keine Zeit und es ist auch kein Leben.« »Nein, das ist es nicht«, sagte er kopfschüttelnd und griff wieder zum Glase. Auch Hans Castorp trank und verlangte, dass Joachim ihm Weiteres von dem Leben hier oben und von den Gästen erzähle, was auch bereitwillig geschah, da Joachim froh war, sich erleichtern und mitteilen zu können. Das von den Leichen, die man die Bobbahn hinuntersandte, musste er wiederholen und noch einmal ausdrücklich versichern, dass es auf Wahrheit beruhe. Da Hans Castorp wieder vom Lachen ergriffen wurde, lachte auch er, was er herzlich zu genießen schien, und ließ andere komische Dinge hören, um der Ausgelassenheit Nahrung zu geben. Eine Dame sitze mit ihm am Tische namens Frau Stör, ziemlich krank übrigens, eine Musikersgattin aus Cannstatt, die sei das Ungebildetste, was ihm jemals vorgekommen. Desinfizierend, sage sie, aber in vollstem Ernst. Und den Assistenten Krokowski nenne sie den Fomulus. Das müsse man nun hinunterschlucken, ohne das Gesicht zu verziehen. Außerdem sei sie klatschsüchtig, wie übrigens die meisten hier oben. Und halb liegend gegen die Lehnen ihrer Stühle zurückgeworfen, lachten sie so sehr, dass ihnen der Leib bebte und sie fast gleichzeitig Schluck aufbekamen. Zwischendurch betrübte Joachim sich und gedachte seines Loses. »Tja, da sitzen wir nun und lachen«, sagte er mit schmerzendem Gesicht und zuweilen von den Erschütterungen seines Zwerchfelles unterbrochen. »Und dabei ist gar nicht abzusehen, wann ich hier wegkomme. Denn wenn Behrens sagt, noch ein halbes Jahr, dann ist es knapp gerechnet. Man muss sich auf mehr gefasst machen. Aber es ist doch hart, sag mal selbst, ob es nicht traurig für mich ist. Da war ich nun schon genommen und im nächsten Monat könnte ich meine Offiziersprüfung machen. Und nun lungere ich hier herum mit dem Thermometer im Mund und zähle die Schnitzer von dieser ungebildeten Frau Stör und versäume die Zeit. Ein Jahr spielt solch eine Rolle in unserem Alter. Es bringt im Leben unten so viele Veränderungen und Fortschritte mit sich, und ich muss hier stagnieren wie ein Wasserloch. Ja, ganz wie ein fauliger Tümpel. Es ist gar kein krasser Vergleich.« Sonderbarerweise antwortete Hans Castorp hierauf nur mit der Frage, ob man hier eigentlich Porter bekommen könne. Und als sein Vetter ihn etwas erstaunt betrachtete, sah er, dass jener im Einschlafen begriffen war. Eigentlich schlief er schon. »Aber du schläfst ja«, sagte Joachim. »Komm, es ist Zeit, zu Bett zu gehen, für uns beide.« »Es ist überhaupt keine Zeit«, sagte Hans Castorp mit schwerer Zunge. Aber er ging doch mit, etwas gebückt und steifbeinig, wie ein Mensch, der von Müdigkeit förmlich zu Boden gezogen wird, nahm sich jedoch gewaltsam zusammen, als er in der nur noch matt erleuchteten Halle Joachim sagen hörte, »Da sitzt Krokowski, ich muß dich, glaube ich, rasch noch vorstellen.« Dr. Krokowski saß im Hellen, am Kamin des einen Konversationszimmers, gleich bei der offenen Schiebetür und las eine Zeitung. Er stand auf, als die jungen Leute auf ihn zutraten, und Joachim in militärischer Haltung sagte, »Darf ich Ihnen bitte meinen Vetter Castorp aus Hamburg vorstellen, Herr Doktor? Er ist eben erst angekommen.« Dr. Krokowski begrüßte den neuen Hausgenossen mit einer gewissen heiteren, stämmigen und aufmunternden Herzhaftigkeit, als wollte er andeuten, dass Aug in Auge mit ihm jede Befangenheit überflüssig und einzig fröhliches Vertrauen am Platze sei. Er war ungefähr 35 Jahre alt, breitschultrig, fett, bedeutend kleiner als die beiden, die vor ihm standen, so dass er den Kopf schräg zurücklegen musste, um ihnen ins Gesicht zu sehen, und außerordentlich bleich von durchscheinender, ja phosphoreszierender Blässe, die noch gehoben wurde durch die dunkle Glut seiner Augen, die Schwärze seiner Brauen und seines ziemlich langen, in zwei Spitzen auslaufenden Vollbartes, der bereits ein paar weiße Fäden zeigte. Er trug einen schwarzen, schon etwas abgenutzten Sakko-Anzug und schwarze, durchbrochene, sandalenartige Halbschuhe zu dicken, grauwollenen Socken. »Seien Sie uns willkommen, Herr Castorp. Möchten Sie sich rasch einleben und sich wohlfühlen in unserer Mitte? Sie kommen zu uns als Patient, wenn ich mir die Frage erlauben darf?« Es war rührend zu sehen, wie Hans Castorp arbeitete, um sich artig zu erweisen und seiner Schläfrigkeit Herr zu werden. Er antwortete, indem er von den 3 Wochen sprach, auch seines Examens erwähnte und hinzufügte, dass er, Gottlob, ganz gesund sei. »Wahrhaftig!« fragte Dr. Krokowski, indem er seinen Kopf wie neckend schräg vorwärts stieß und sein Lächeln verstärkte. »Aber dann sind Sie eine höchst studierenswerte Erscheinung. Mir ist nämlich ein ganz gesunder Mensch noch nicht vorgekommen. Was für ein Examen haben Sie abgelegt, wenn die Frage erlaubt ist?« »Ich bin Ingenieur, Herr Doktor«, antwortete Hans Castorp mit bescheidener Würde. »Ah, Ingenieur!« Und Dr. Krokowskis Lächeln zog sich gleichsam zurück, büßte an Kraft und Herzlichkeit für den Augenblick etwas ein. »Das ist wacker. Und Sie werden hier also keinerlei ärztliche Behandlung in Anspruch nehmen, weder in körperlicher noch in psychischer Hinsicht.« »Nein, ich danke 1000-mal«, sagte Hans Castorp und wäre fast einen Schritt zurückgewichen. Da brach das Lächeln Dr. Krokowskis wieder siegreich hervor, und indem er dem jungen Manne aufs Neue die Hand schüttelte, rief er mit lauter Stimme, »Nun, so schlafen Sie denn wohl, Herr Castorp, im Vollgefühl Ihrer untadeligen Gesundheit. Schlafen Sie wohl und auf Wiedersehen!« Damit entließ er die jungen Leute und setzte sich wieder zu seiner Zeitung nieder. Der Aufzug hatte keine Bedienung mehr, und so legten sie zu Fuß die Treppen zurück, schweigend und etwas verwirrt von der Begegnung mit Dr. Krokowski. Joachim begleitete Hans Castorp auf Nummer 34, und sie plauderten noch eine Viertelstunde, während Hans Castorp Nacht- und Waschzeug auspackte und eine dicke, milde Zigarette dazu rauchte. Zur Zigarre kam er heute nicht mehr, was ihm wunderlich und außerordentlich erschien. »Gute Nacht«, sagte er, »ich falle um.« »Um 8 hole ich dich zum Frühstück«, sagte Joachim und ging. Hans Castorp machte nur flüchtige Nachttoilette. Der Schlaf übermannte ihn, kaum dass er das Nachttischlämpchen gelöscht hatte. Aber er schreckte noch einmal auf, da er sich erinnerte, dass in diesem Bette vorgestern jemand gestorben sei. »Es wird nicht das erste Mal gewesen sein«, sagte er zu sich, als könne ihm das zur Beruhigung dienen. »Es ist eben ein Totenbett. Ein gewöhnliches Totenbett.« Und er schlief ein. Aber sobald er eingeschlafen war, begann er zu träumen und träumte fast unaufhörlich bis zum anderen Morgen. Hauptsächlich sah er Joachim Ziemsen in sonderbar verrenkter Lage auf einem Bobschlitten eine schräge Bahn hinabfahren. Er war so phosphoreszierend bleich wie Dr. Krokowski, und vorne auf saß der Herrenreiter, der sehr unbestimmt aussah, wie jemand, den man lediglich hat husten hören, und lenkte. »Das ist uns doch ganz einerlei, uns hier oben«, sagte der verrenkte Joachim. Und dann war er es, nicht der Herrenreiter, der so grauenhaft breiig hustete. Darüber musste Hans Castorp bitterlich weinen und sah ein, dass er in die Apotheke laufen müsse, um sich Cold Cream zu besorgen. Das machte Hans Castorp nun wieder lachen, und so wurde er zwischen verschiedenen Gemütsbewegungen hin und her geworfen, bis der Morgen durch seine halboffene Balkontür graute und ihn weckte. Hans Castorp hatte gefürchtet, die Zeit zu verschlafen, da er so überaus müde gewesen war, aber er war früher als nötig auf den Beinen und hatte Muße im Überfluss, seinen Morgengewohnheiten ausführlich nachzukommen. Hochzivilisierte Gewohnheiten, unter denen eine Gummiwanne sowie eine Holzschale mit grüner Lavendelseife nebst zugehörigem Strohpinsel eine Hauptrolle spielten. Und mit den Geschäften der Säuberung und der Körperpflege das andere des Auspackens und des Einräumens zu verbinden. Sehr ausgeruht fühlte er sich eben nicht, aber frisch mit dem jungen Tage. Indes er sich die Hände trocknete, trat er mit gepuderten Backen in seiner Fidikos-Unterhose und roten Saffian-Pantoffeln auf den Balkon hinaus, der durchlief und nur vermittelst undurchsichtiger, nicht ganz bis zum Geländer vortretender Glaswände in einzelne Zimmerbereiche geteilt war. Der Morgen war kühl und wolkig. Irgendwo gab es Morgenmusik. Und Hans Castorp, der Musik von Herzen liebte, da sie ganz ähnlich auf ihn wirkte wie sein Frühstücksporter, nämlich tief beruhigend, betäubend, zum Dösen überredend, lauschte wohlgefällig, den Kopf auf die Seite geneigt, mit offenem Munde und etwas geröteten Augen. Drunten schlang sich die Wegschleife zum Sanatorium herauf, die er gestern Abend gekommen war. Kurzstieliger, sternförmiger Enzian stand im feuchten Grase des Abhangs. Ein Teil der Plattform war als Garten eingezäunt. Dort gab es Kieswege, Blumenrabatten und eine künstliche Felsengrotte zu Füßen einer stattlichen Edeltanne. Eine Frau ging im Garten umher, eine ältere Dame von düsterem, ja tragischem Aussehen, vollständig schwarz gekleidet. Ihr alterndes, südlich blasses Gesicht mit dem großen, verhärmten, einseitig abwärts gezogenen Mund erinnerte Hans Castorp an das Bild einer berühmten Tragödin, das ihm einmal zu Gesichte gekommen. Und unheimlich war es zu sehen, wie die schwarzbleiche Frau, offenbar ohne es zu wissen, ihre langen, gramvollen Tritte dem Takt der herüberklingenden Marschmusik anpasste. Nachdenklich teilnehmend blickte Hans Castorp auf sie hinab, und ihm war, als verdunkele ihre traurige Erscheinung die Morgensonne. Gleichzeitig aber fasste er noch etwas anderes auf, etwas Hörbares, Geräusche, die aus dem Nachbarzimmer zur Linken, dem Zimmer des russischen Ehepaars, nach Joachims Angabe kamen und gleichfalls nicht zu dem heiteren, frischen Morgen passen wollten, sondern ihn irgendwie klebrig zu verunreinigen schienen. Hans Castorp erinnerte sich, dass er schon gestern Abend dergleichen vernommen, doch hatte seine Müdigkeit ihn gehindert, darauf zu achten. Es war ein Ringen, Kichern und Keuchen, dessen anstößiges Wesen dem jungen Manne nicht lange verborgen bleiben konnte, obgleich er sich anfangs aus Gutmütigkeit bemühte, es harmlos zu deuten. Er zog sich von dem Balkon ins Zimmer zurück, um nicht länger Vorgänge zu belauschen, die ihm ernst, ja erschütternd schienen, obgleich sie sich unter Gekicher kundtaten. Aber im Zimmer war das Treiben jenseits der Wand nur noch deutlicher zu hören. Es war eine Jagd um die Möbel herum, wie es schien. Ein Stuhl polterte hin, man ergriff einander, es gab ein Klatschen und Küssen, und hierzu kam, dass es nun Walzerklänge waren, die verbraucht melodiösen Phrasen eines Gassenhauers, die von außen und fernher die unsichtbare Szene begleiteten. Hans Castorp stand das Handtuch in Händen und horchte wider besseren Willen. Und plötzlich errötete er unter seinem Puder. Denn was er deutlich hatte kommen sehen, war gekommen. Und das Spiel nun ohne allen Zweifel ins Tierische übergegangen. Herrgott, Donnerwetter, dachte er, indem er sich abwandte, um mit absichtlich geräuschvollen Bewegungen seine Toilette zu beenden. Oh, es sind Eheleute, in Gottes Namen, soweit ist die Sache in Ordnung. Aber am hellen Morgen, das ist doch stark. Und mir ist ganz, als hätten sie schon gestern Abend keinen Frieden gehalten. Schließlich sind sie doch krank, da sie hier sind, oder wenigstens einer von ihnen. Da wäre etwas Schonung am Platze. Aber das eigentliche Skandalöse ist selbstverständlich, dachte er zornig, dass die Wände so dünn sind und man alles so deutlich hört, das ist doch ein unhaltbarer Zustand. Billig gebaut natürlich, schändlich billig gebaut. So geschah es, dass seine Stimmung missmutig schwankte, als er seinem Vetter antwortete, der ihm zurufend an die Wand geklopft hatte, und dass er bei Joachims Eintritt nicht eben den Eindruck eines erfrischten und morgenfrohen Menschen machte. »Ta«, sagte Joachim, »das war ja nun deine erste Nacht hier oben. Bist du zufrieden?« Er war fertig zum Ausgehen, sportlich gekleidet, in kräftig gearbeiteten Stiefeln und trug über dem Arm seinen Ulster, in dessen Seitentasche sich die flache Flasche abzeichnete. Einen Hut hatte er auch heute nicht. »Danke«, erwiderte Hans Castorp, »es geht. Ich will weiter nicht urteilen. Etwas konfus geträumt habe ich. Und dann hat das Haus ja den Nachteil, dass es sehr hellhörig ist. Das ist etwas lästig. Wer ist denn die Schwarze da draußen im Garten?« Joachim wusste sogleich, wer gemeint war. »Ach, das ist Tous les deux«, sagt er. So wird sie allgemein genannt hier von uns, denn das ist das Einzige, was man von ihr zu hören bekommt. Mexikanerin, weißt du, kann kein Wort Deutsch und auch Französisch fast gar nicht, nur ein paar Brocken. Sie ist seit 5 Wochen hier bei ihrem ältesten Sohn, einem vollständig hoffnungslosen Fall, der jetzt ziemlich rasch eingehen wird. Vor 14 Tagen kam nun der zweite Sohn herauf, weil er den Bruder noch sehen wollte. Bildhübscher Kerl übrigens, wie auch der andere. Beide sind bildhübsche Kerle. So glutäugig, die Damen waren ganz aus dem Häuschen. Na, der Jüngere hatte unten ja wohl schon ein bisschen gehustet, war aber sonst ganz munter gewesen. Und kaum ist er hier, was meinst du, kriegt er Temperatur. Aber gleich 39,5. Höchstes Fieber, verstehst du? Legt sich ins Bett und wenn er noch aufkommt, sagt Behrens, dann hat er mehr Glück als Verstand. Jedenfalls sei es die höchste Zeit gewesen, sagt er, dass er heraufkam. Ja, und seitdem geht die Mutter nur so herum, wenn sie nicht bei ihnen sitzt. Und wenn man sie anspricht, sagt sie immer nur Tulle de, denn mehr kann sie nicht sagen. Und hier ist im Augenblick niemand, der Spanisch versteht. So ist das also mit der, sagte Hans Castorp. Ob sie es wohl auch zu mir sagen wird, wenn ich sie kennenlerne? Wenn es dir recht ist, können wir, Tulle Dö, zum Frühstück gehen, scherzte er mit einem Gefühl von ausschweifendem Übermut, worauf Joachim ihn sanft anblickte und eigentümlich dazu lächelte, melancholisch und etwas spöttisch, wie es schien. Warum, das war seine Sache. Nachdem Hans Castorp sich überzeugt, dass er zu rauchen bei sich habe, nahm er Stock, Mantel und Hut, auch diesen, trotzigerweise, denn er war seiner Lebensform und Gesittung allzu gewiss, um sich so leicht und auf bloße 3 Wochen fremden und neuen Gebräuchen zu fügen. Sie begegneten Personen, die schon vom Frühstück zurückkehrten, und wenn Joachim jemandem guten Morgen sagte, lüftete Hans Castorp höflich den Hut. »Ehe ich es vergesse«, sagt er plötzlich mit einem gewissen blinden Eifer. »Du kannst mich gern der Dame im Garten vorstellen, wenn es sich gerade so macht. Dagegen habe ich nichts. Sie soll nur immerhin Tulle Dö zu mir sagen. Das macht mir gar nichts. Ich bin ja vorbereitet und verstehe den Sinn und werde schon das richtige Gesicht dazu machen. Aber mit dem russischen Ehepaar wünsche ich nicht bekannt zu werden. Hörst du? Das will ich ausdrücklich nicht.« »Schön«, sagte Joachim. »Haben Sie dich denn gestört?« »Übrigens kannst du ganz unbesorgt sein. Sie sitzen weit von uns fort, am schlechten Russentisch. Denn es gibt einen guten Russentisch, wo nur feinere Russen sitzen.« »Wer ist denn krank von den beiden?« fragte Hans Castorp. »Er oder sie?« »Er, glaube ich.« »Ja, nur er«, sagte Joachim, merklich zerstreut, während sie an den Garderobeständern vorm Speisesaal ablegten. Und dann traten sie ein in den hellen, flach gewölbten Raum, wo Stimmen schwirrten, Gerät klapperte und die Saaltöchter mit dampfenden Kannen umhereilten. 7 Tische standen im Speisesaal, die meisten in Längsrichtung, nur 2 in die Quere. Es waren größere Tafeln für 10 Personen jede, wenn auch die Gedecke nicht überall vollzählig waren. Eine Saaltochter in Schwarz und Weiß fragte Hans Castorp, was er zu trinken wünsche, Kakao, Kaffee oder Tee. Sie war klein wie ein Kind mit einem alten, langen Gesicht, eine Zwergin, wie er mit Schrecken erkannte. Er sah seinen Vetter an, aber da dieser nur gleichmütig mit Schultern und Brauen zuckte, als wollte er sagen, ja nun, was weiter, so fügte er sich in die Tatsachen, bat mit besonderer Höflichkeit um Tee, da es eine Zwergin war, die ihn fragte, und begann Milchreis mit Zimt und Zucker zu essen. Er hatte zur Rechten ein unansehnliches Wesen in Schwarz mit flaumigem Teint und matt erhitzten Backen, in der er etwas wie eine Nähterin oder Hausschneiderin sah. Zur Linken saß ihm ein englisches Fräulein, schon angejahrt gleichfalls, sehr hässlich, mit dürren, verfrorenen Fingern, die rundlich geschriebene Briefe aus der Heimat las und einen blutfarbenen Tee dazu trank. Neben ihr folgte Joachim und dann Frau Stöhr in einer schottischen Wollbluse. Ein junger Mann mit dünnem Schnurrbart und einem Gesichtsausdruck, als habe er etwas schlecht Schmeckendes im Munde, setzte sich neben sie und frühstückte vollständig schweigend. Er kam herein, als Hans Castorp schon saß, senkte im Gehen und ohne jemanden anzublicken einmal zum Gruße das Kinn auf die Brust und nahm Platz, indem er es durch sein Verhalten rundweg ablehnte, sich mit dem neuen Gaste bekannt machen zu lassen. Vielleicht war er zu krank, um für solche Äußerlichkeiten noch Sinn und Achtung zu haben oder überhaupt an seiner Umgebung Interesse zu nehmen. Einen Augenblick saß ihm gegenüber ein außerordentlich mageres, hellblondes junges Mädchen, das eine Flasche Joghurt auf seinen Teller entleerte, die Milchspeise auflöffelte und sich unverzüglich wieder entfernte. Die Unterhaltung am Tisch war nicht lebhaft. Joachim plauderte formell mit Frau Stöhr. Er erkundigte sich nach ihrem Befinden und vernahm mit korrektem Bedauern, dass es zu wünschen übrig lasse. Sie klagte über Schlaffheit. »Ich bin so schlaff«, sagte sie gedehnt und zierte sich auf ungebildete Weise. Auch habe sie beim Aufstehen schon 37,3 gehabt. Und wie werde es da erst nachmittags sein? Die Hausschneiderin bekannte sich zu derselben Körpertemperatur, erklärte aber, dass sie sich im Gegenteil aufgeregt fühle, innerlich gespannt und rastlos, so als stände ihr etwas Besonderes und Entscheidendes bevor, was doch gar nicht der Fall sei, sondern es sei eine körperliche Erregung ohne seelische Ursachen. Sie war wohl doch keine Hausschneiderin, denn sie sprach sehr richtig und fast gelehrt. Übrigens fand Hans Castorp diese Aufgeregtheit oder doch die Äußerung davon irgendwie unangemessen, ja fast anstößig bei einem so unscheinbaren und geringen Geschöpf. Er fragte nacheinander die Nähterin und Frau Stöhr, wie lange sie schon hier oben seien. Jene lebte seit 5 Monaten, diese seit 7 in der Anstalt. Suchte hierauf sein Englisch zusammen, um von seiner Nachbarin zur Linken zu erfahren, was für einen Tee sie da trinke. Es war Hagebuttentee, und ob er den gut schmecke, was sie fast stürmisch bejahte, und sah dann in den Saal hinein, in dem man kam und ging. Das erste Frühstück war keine streng gemeinsame Mahlzeit. Er hatte ein wenig Furcht vor schreckhaften Eindrücken gehabt, aber er fand sich enttäuscht. Es ging ganz aufgeräumt zu hier im Saale. Man hatte nicht das Gefühl, sich an einer Stätte des Jammers zu befinden. Gebräunte junge Leute beiderlei Geschlechts kamen trällernd herein, sprachen mit den Saaltöchtern und hieben mit robustem Appetit in das Frühstück ein. Auch reifere Personen waren da, Ehepaare, eine ganze Familie mit Kindern, die Russisch sprach, auch halbwüchsige Jungen. Die Frauen trugen fast sämtlich eng anliegende Jacken aus Wolle oder Seide, sogenannte Sweater, weiß oder farbig mit Fallkragen und Seitentaschen, und es sah hübsch aus, wenn sie beide Hände in diese Seitentaschen vergraben, standen und plauderten. An mehreren Tischen wurden Fotografien herumgezeigt, neue, selbst angefertigte Aufnahmen ohne Zweifel, an einem anderen tauschte man Briefmarken, es wurde vom Wetter gesprochen, davon, wie man geschlafen und wie viel man morgens im Munde gemessen. Die meisten waren lustig, ohne besonderen Grund wahrscheinlich, sondern nur, weil sie keine unmittelbaren Sorgen hatten und zahlreich beisammen waren. Einzelne freilich saßen, den Kopf in die Hände gestützt am Tische und starrten vor sich hin. Man ließ sie starren und achtete nicht auf sie. Plötzlich zuckte Hans Castorp geärgert und beleidigt zusammen. Eine Tür war zugefallen, es war die Tür links vorn, die gleich in die Halle führte. Jemand hatte sie zufallen lassen oder gar hinter sich ins Schloss geworfen. Und das war ein Geräusch, das Hans Castorp auf den Tod nicht leiden konnte, das er von jeher gehasst hatte. In diesem Fall war die Tür obendrein mit kleinen Glasscheiben gefüllt und das verstärkte den Schock. Es war ein Schmettern und Klirren. Pfui, dachte Hans Castorp wütend, was ist denn das für eine verdammte Schlamperei? Da übrigens in demselben Augenblick die Nähterin das Wort an ihn richtete, so hatte er keine Zeit festzustellen, wer der Missetäter gewesen sei. Joachim fragte, ob die Ärzte schon durchgekommen seien. »Ja, zum ersten Mal seien sie da gewesen«, antwortete jemand. »Sie hätten den Saal verlassen, fast in dem Augenblick, als die Vettern gekommen seien.« »Dann wollten sie gehen und nicht warten«, meinte Joachim. »Eine Gelegenheit zur Vorstellung werde sich im Laufe des Tages ja finden.« Aber an der Tür wären sie fast mit Hofrat Behrens zusammengestoßen, der gefolgt von Dr. Krokowski im Geschwindschritt hereinkam. »Hoppla! Achtung, die Herren«, sagte Behrens, »das hätte leicht schlecht ablaufen können für die beiderseitigen Hühneraugen.« »So, das sind Sie«, sagte er zu Hans Castorp, den Joachim mit zusammengezogenen Absätzen präsentierte. »Na, freut mich!« Und er gab dem jungen Manne seine Hand, die groß war wie eine Schaufel. Er war ein knochiger Mann, wohl 3 Köpfe höher als Dr. Krokowski, schon ganz weiß auf dem Kopf, mit heraustretendem Genick, großen, vorquellenden und blutunterlaufenden blauen Augen, in denen Tränen schwammen, einer aufgeworfenen Nase und kurzgeschnittenem Schnurrbärtchen, das schief gezogen war, und zwar infolge einer einseitigen Schürzung der Oberlippe. Was Joachim von seinen Backen gesagt hatte, bewahrheitete sich vollkommen, sie waren blau. Und so wirkte sein Kopf denn recht farbig gegen den weißen Chirurgenrock, den er trug, einen über die Knie reichenden Gurtkittel, der unten seine gestreiften Hosen und ein paar kolossale Füße in gelben und etwas abgenutzten Schnürstiefeln sehen ließ. Auch Dr. Krokowski war in Berufskleide, allein sein Kittel war schwarz, aus einem schwarzen Lüsternstoff, hemdartig, mit Gummizügen an den Handgelenken, und hob seine Blässe nicht wenig. Er verhielt sich rein assistierend und beteiligte sich auf keine Weise an der Begrüßung, doch ließ eine kritische Spannung seines Mundes erkennen, dass er sein untergeordnetes Verhältnis als wunderlich empfinde. »Vettern?« fragte der Hofrat, indem er mit der Hand zwischen den jungen Leuten hin und her deutete und mit seinen blutunterlaufenden blauen Augen von unten blickte. »Na, will er denn auch zum Kalbsfell schwören?« sagte er zu Joachim und wies mit dem Kopf auf Hans Castorp. »Gott bewahre, was? Ich habe doch gleich gesehen«, und er sprach nun direkt zu Hans Castorp, »dass Sie so was Ziviles haben, so was Komfortables, nichts so Waffenrasselndes wie dieser Rottenführer da. Sie wären ein besserer Patient als der, da möchte ich doch wetten. Das sehe ich jedem gleich an, ob er einen brauchbaren Patienten abgeben kann, denn dazu gehört Talent. Talent gehört zu allem, und dieser Myrmidon hier hat auch kein bisschen Talent. Zum Exerzieren, das weiß ich nicht, aber zum Kranksein gar nicht. Wollen Sie glauben, dass er immer weg will? Immerzu will er weg, tirrt mich und plagt mich und kann es nicht erwarten, sich da unten schinden zu lassen. So ein Biereifer, kein halbes Jährchen will er uns schenken, und dabei ist es doch ganz schön hier bei uns. Nur sagen Sie mal selbst, Ziemsen, ob es nicht ganz schön hier ist. Na, Ihr Herr Vetter wird uns schon besser zu würdigen wissen, wird sich schon amüsieren. Damenmangel ist auch nicht. Allerliebste Damen haben wir hier. Wenigstens von außen sind manche ganz malerisch. Aber Sie sollten sich etwas mehr Couleur anschaffen, hören Sie mal, sonst fallen Sie ab bei den Damen. Grün ist ja wohl des Lebens goldener Baum, aber als Gesichtsfarbe ist Grün doch nicht ganz das Richtige. »Total anämisch, natürlich«, sagte er, indem er ohne weiteres auf Hans Castorp zutrat und ihm mit Zeige und Mittelfinger ein Augenlid herunterzog. »Selbstverständlich total anämisch, wie ich sagte. Wenn ich Ihnen einen unmaßgeblichen Rat geben darf, ganz sine pecunia, wissen Sie, so machen Sie, solange Sie hier sind, mal alles mit, was Ihr Vetter macht. In Ihrem Fall kann man gar nichts Schlaueres tun, als einige Zeit zu leben, wie bei leichter Tuberculosis pulmonum, und ein bisschen Eiweiß anzusetzen. Das ist nämlich kurios hier bei uns, mit dem Eiweißstoffwechsel. Obgleich die Allgemeinverbrennung erhöht ist, setzt der Körper doch Eiweiß an. Na? Und Sie haben schön geschlafen, Ziemsen? Fein, was? Also nun mal los mit dem Lustwandel, aber nicht mehr als eine halbe Stunde. Und nachher die Quecksilberzigarre ins Gesicht gesteckt. Immer hübsch aufschreiben, Ziemsen. Dienstlich, gewissenhaft. Sonnabend will ich die Kurve sehen. Ihr Herr Vetter soll auch gleich mitmessen. Messen kann nie was schaden. Morgen, die Herren. Gute Unterhaltung. Moin, moin. Und Dr. Krokowski schloss sich ihm an, der weiter segelte, mit den Armen schlenkernd, die Handflächen ganz nach hinten gekehrt, indem er nach rechts und links die Frage richtete, ob man schön geschlafen habe, was allgemein bejaht wurde.